Weltkrieg und Weltrevolution. Ein Spiel des Zufalls? Schon der Erste Weltkrieg mit dem daraus resultierenden Sturz der europäischen Kaiserreiche, mithin auch der Sturz des russischen Zaren und die Errichtung des Sowjetreiches, war ein jüdisches Projekt. Vergleiche Adolf Cremieux und das Lamont-Geständnis. Zitat: Denn das Volk und das Reich, das dir nicht dient, geht unter. Ja, die Heidenvölker werden gänzlich vertilgt. Zitat Ende. Jesaja 60,12. Wir zitieren aus den Protokollen der Weisen von Zion. Zitat: Siebte Sitzung. Sobald ein nichtjüdischer Staat es wagt, uns Widerstand zu leisten, müssen wir in der Lage sein, seine Nachbarn zum Kriege gegen ihn zu veranlassen. Wollen aber auch die Nachbarn gemeinsame Sache mit ihm machen und gegen uns vorgehen, so müssen wir den Weltkrieg entfesseln. Dritte Sitzung. Die verfassungsmäßigen Gewalten unserer Zeit werden bald beseitigt sein, weil wir sie nicht zur Ruhe kommen lassen. Wir sorgen dafür, dass sie nicht aufhören zu schwanken, bis ihre Vertreter schließlich gestürzt sind. Um die Machthaber zum Missbrauch ihrer Gewalt zu veranlassen, haben wir alle Kräfte gegeneinander ausgespielt, indem wir ihre freisinnige Anschauung in Widerspruch mit der Unabhängigkeit von jeder verfassungsmäßigen Beschränkung brachten. Wir suchten in diesem Sinne jegliche Voreingenommenheit zu beheben. Wir rüsteten alle Parteien aus. Wir machten die herrschende Macht zur Zielscheibe aller Leidenschaften. Aus den Staaten machten wir Kampfplätze, in denen sich Aufstände abspielen. Nur noch ein wenig Geduld und die Aufstände und Zusammenbrüche werden eine allgemeine Erscheinung sein. Zitat Ende. Aus der Jüdischen Rundschau, Nummer 75, 1921, Zitat: Als der Weltkrieg kam, stand unsere Schar fertig und gerüstet da für das große Werk der Wiederbelebung. Wir waren bereit, in der großen Zeit der Zerstörung und des Aufbaus die Hoffnungen des Volkes zu erfüllen. Aus der Niederung von Schmerz und Qual kam die brennende Sehnsucht nach Freiheit und Erlösung, die Sehnsucht, mit den anderen unterdrückten Völkern zur Freiheit und Erlösung zu gelangen. Zitat Ende. Die heilsgeschichtliche Wahrheit des Zweiten Weltkrieges, der noch nicht zu Ende ist, ist der jüdische Versuch, die Emanzipation der Menschheit von dem Judentum zu verhindern, die der Nationalsozialismus unternommen hatte. Zu diesem Zweck hat Jahwe wahrgemacht, was der Prophet Jesaja in seinem Namen und Auftrag angekündigt hat, nämlich, dass er Völker, Zitat, zur Schlachtung dahingeben werde, dass der Gestank von ihren Leichnamen aufsteigen wird und die Berge von ihrem Blute fließen. Zitat Ende. Jesaja 34, Vers 2-3. Gab es je ein größeres Schlachtfest unter den Völkern als den Zweiten Weltkrieg? Es war ein messianisches Projekt. Der von Moses Hess erfundene Kommunismus verstand sich in der marxischen Lesart als Vehikel zur Konversion der jüdischen Geldmacht in jüdische Weltherrschaft als genuin weltliche Staatsmacht exakt in dem Sinne, in dem dieses Projekt in den Protokollen der Weisen von Zion und im Brief des Baruch Levi an Karl Marx dargelegt ist. Allein schon der Besitz der Protokolle wurde deshalb im frühen Sowjetreich mit dem Tode bestraft. Der Prophet dieser Konversion war der Jude Leo Braunstein, genannt Trotzki. Als Gründer und Führer der Roten Armee hat er in enger Gemeinschaft mit Lenin, Stalin und dem Juden Dscherschinski, Gründer und Leiter der Massenmordmaschine Tscheka, im Bürgerkrieg das russische Volk massakriert, um die jüdischen Putschisten in Russland an der Macht zu halten. Das Fleischhauer-Gutachten als Materialsammlung für eine Spurensuche. Wenn der Jude etwas mit den Weltkriegen und Revolutionen des 20. Jahrhunderts im Sinne eines Spiritus Rector zu tun hat, müssen wir damit rechnen, dass er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt, um seine Rolle in diesem Welttheater zu verschleiern. Dann ist ein grundsätzliches Misstrauen gegen alle im öffentlichen Raum geduldeten Geschichtsdarstellungen geboten. Diese wären verdächtig, Widerspiegelungen der jüdischen Geschichtspolitik zu sein. Mit dem in den Ruhrnachrichten veröffentlichten Bericht über Atzmons Auftritt in Bochum, Zitat, Atzmon bezeichnete die uns bekannte Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust als eine komplette, von Amerikanern und Zionisten initiierte Fälschung. Der wahre Feind sei nicht Hitler, sondern Stalin gewesen. Die Deutschen sollten dies endlich erkennen und sich nicht länger schuldig und auch nicht verantwortlich fühlen. Ihr seid die Opfer, meinte Atzmon. Zitat Ende. Ist insbesondere mit Rücksicht auf den hier dargestellten heilsgeschichtlichen Hintergrund des Abendlandes ein hinreichender Anlass gegeben, sich auf Spurensuche zu begeben. Eine geeignete Grundlage für dieses Unternehmen ist die Materialsammlung im Sachverständigengutachten, das im gerichtlichen Auftrag Ulrich Fleischhauer im Berner Prozess um die Authentizität der Protokolle der Weisen von Zion erstattet hat. Um diese verdienstvolle Arbeit dem Vergessen zu entreißen, lasse ich hier einen längeren Auszug aus meinem Beweisantrag im Berliner Judaismusprozess gegen das deutsche Kolleg folgen. Zitat. Beweisantrag, laufende Nummer 54. Dass der im Berner Prozess um die Echtheit der Protokolle der Weisen von Zion durch richterliche Verfügung zum Gutachter bestellte Sachverständige Ulrich Fleischhauer in seinem schriftlichen Gutachten in den Abschnitten Römisch 10 die Echtheit der Protokolle als Weltherrschaftsprogramm bewiesen aus dem jüdischen Schrifttum aller Zeiten, beziehungsweise Römisch 12 die Echtheit der Protokolle bewiesen aus dem internationalen Zusammenspiel des Judentums, mit dem nachfolgend dargestellten Inhalt vorgetragen hat und dass die von dem Sachverständigen dargestellten Ergebnisse einer kritischen Überprüfung durch die Zeitgeschichtsforschung standhalten. Das Ziel alles religiösen Strebens des Judentums ist die Errichtung des messianischen Königreiches, des Weltreiches, das alle Völker der Erde vor Jehova, dem jüdischen Nationalgotte, vereinigt. Beim Strafgericht Basel liegt ein Protokoll vom 20. Juli 1933, laut welchem der in Schweden ansässige Oberrabbiner Dr. Ehrenpreis erklärte, Zitat, der Zionismus hat absolut nie etwas mit Weltherrschaft zu tun gehabt. Der Zionismus wollte nie etwas anderes, als den Juden in Asien ein bescheidenes Plätzchen beschaffen. Auch der Messianismus hat mit der Weltherrschaft nichts zu tun. Das Wesen des Messianismus ist im Schlussgebet enthalten, das jedes Mal vor dem Verlassen der Synagoge gesprochen wird und liegt darin, dass wir auf den Tag hoffen, wo alle Völker der Erde sich vereinigen werden vor dem einen Gott. Zitat Ende. Die Tora ist für die gläubige Judenheit das Gesetz, welches nicht nur die religiösen Grundlehren, sondern auch zahlreiche Vorschriften des Staatsrechts, des bürgerlichen Ehe- und Strafrechtes enthält. Es kann keinem Juden übel genommen werden, wenn er dieses von Gott selbst und seinem Mittler Moses verfasste oberste religiöse Staatsgrundgesetz für heilig und die darin enthaltenen Grundsätze, Vorschriften und Lehren für unverrückbar hält. Dann steht es aber auch fest, dass die Juden von ihrem Standpunkte aus berechtigt sind, sich für das einzig auserwählte Volk zu halten, das alle anderen Völker auffressen, vertilgen und beherrschen soll. Die Bestimmung des jüdischen Volkes zur Weltherrschaft ist daher in der Tora für alle Zeit festgelegt. Auf diese Oberherrschaft hinzuarbeiten, ist es durch einen Nationalgott verpflichtet. Allerdings, wer dem Judentum seine Weltherrschaftssucht aus der Tora beweisen will, bekommt von den Juden sofort zu hören, dass dies eine antisemitische Unterschiebung sei, denn nichts lege den Juden ferner, als sich zum Herrn der anderen Völker machen zu wollen, und die göttlichen Aussprüche der Tora bezögen sich auf längst vergangene Zeiten, als die Juden nach ihrem Auszug aus Ägypten sich eine neue Heimat in Kanaan schaffen mussten, dessen Bewohner natürlich unterworfen werden mussten. Dieser Einwand ist leicht zu widerlegen, denn auch nach Errichtung des jüdischen Staates im alten Palästina haben die jüdischen Propheten aller folgenden Jahrhunderte Israels künftige Oberherrschaft über alle Völker der Erde in Anlehnung an das Tora-Gesetz vorausgesagt, wie aus den bereits eingangs zitierten Aussprüchen der Propheten Jeremias und Zacharias hervorgeht. In zähem Festhalten an der göttlichen Verheißung der künftigen Beherrschung der Welt haben die Juden ihre Hoffnung auch nicht aufgegeben, als sie schon vor dem Jahre 70 nach Christus Geburt und in der Folge immer mehr sich unter die anderen Völker verstreuten. Dafür liefern die rabbinischen Gelehrten des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit einwandfreie Beweise. Einer der bedeutendsten ist Isaac Abravanel, ein spanisch-jüdischer Staatsmann und Philosoph, der von 1437 bis 1508 lebte und umfangreiche Bibelkommentare schrieb. Auf ihn kann man sich getrost berufen, denn das jüdische Lexikon hebt rühmend hervor, dass sich seine Bibelerklärungen durch ihren Wirklichkeitssinn aufzeichnen. Was er also schreibt, entspricht der Wirklichkeit. Zitat: Wenn der Messias, der Sohn Davids, kommen wird, wird er alle Feinde umbringen. Alle Völker werden zu dem Berg des Herrn und zu dem Gotte Jakobs kommen und den Israeliten unterworfen werden. Siehe, der Prophet hat verheißen, dass der heilige, gebenedeite Gott zu der Zeit der Erlösung die Macht aller Fürsten der Erde vernichten werden, so dass der Herr ein König über den ganzen Erdkreis sein wird. Zitaten Ende. Dass mit diesen Worten Abravanel nicht etwa wie das Christentum die religiös-geistige Herrschaft Gottes meint, sondern die irdische Regierung des jüdischen Messiaskönigs bzw. des von ihm geführten jüdischen Volkes, geht aus folgenden Ausführungen über die Art der erhofften Judenweltherrschaft hervor. Er beruft sich dabei auf zwei Weissagungen des Propheten Jesajas, und zwar, Zitat: Könige werden dein Ernährer und Königin deine Säugammen sein. Sie werden mit zur Erde gesenktem Antlitz vor dir anbeten und lecken den Staub deiner Füße. Jesaja 49,23. Fremde werden dastehen und eure Herden weiden, die Söhne der Fremden eure Ackerleute und Winzer sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener Gottes nennen. Zitat Ende, Jesaja 61,5-6. In seinem vom jüdischen Lexikon gerühmten Wirklichkeitssinn erläutert Abravanel diese Weissagungen folgendermaßen, Zitat: Der Prophet meldet auch, dass ihn der Herr gesalbt hat, den Israeliten zu verkündigen, dass ihnen alle Völker unterworfen werden, so dass die Fremden stehen und ihre Herden weiden und die Ausländer ihre Äcker und Weingärten bebauen werden, damit die Kinder Israels keine große Arbeit verrichten müssen, sondern allein mit ihrem Gebet Gott dienen können. Auf dass ihr aber zum Dienst des gebenedeiten Gottes Zeit habt, sollt ihr die Güter der Völker essen. Zitat Ende. Doch hören wir, was weitere Autoritäten des jüdischen Volkes über die Stellung der Israeliten in der Völkergemeinschaft schreiben. Zitate: Der Zweck der Erschaffung der Welt war allein wegen Israels. Rabbi Abraham Seba. Die Welt ist der Israeliten wegen erschaffen worden und sind diese die Frucht, die übrigen Völker aber sind die Schalen. Rabbi Jeschaja Hurwitz. Zur Zeit des Messias werden sich alle Völker zu unserem Glauben bekehren. Rabbi Bechai. In der Zukunft werden die Israeliten die Welt besitzen und alle Völker werden zugrunde gehen, die Israeliten aber allein werden ewig bleiben. Rabbi Bechai. Zur Zeit des Messias werden die Israeliten alle Völker der Erde ausrotten. Rabbi Bar Nachmani. Das Land Israels wird erweitert werden und wird dasselbe alle anderen Länder verschlingen. Rabbi Raftali. Alsdann wird das Land Israels so groß sein als die ganze Welt. Nochmal Rabbi Naftali. Jerusalem wird künftighin so groß sein als das ganze Land Israels und das Land Israels wird so groß sein als die ganze Welt. Rabbi Simeon. Zitaten Ende. Alle diese Zitate, die ins Ungemessene erweitert werden könnten, beweisen die Weltherrschaftssucht des Jahwe-Volkes. Sie näher zu besprechen erscheint überflüssig, da ihr Wortlaut keine andere Deutung zulässt. Trotz des klaren Sinnes dieser Zitate aus dem Talmud und den späteren rabbinischen Schriften haben es jüdische Autoritäten wiederholt unternommen, ihre Bedeutung zu verschieben oder zu erklären, dass die betreffenden Sätze sinnstörend aus dem Texte herausgerissen sind oder dass es sich um längst überholte Meinungen handle. Es würde zu weit führen, sich hier mit den Ausflüchten der in die Enge getriebenen Judenheit zu befassen. Nur ein Beispiel will ich anführen, wie die Judenheit den ihr peinlichen Aussprüchen den Mantel der Unschuld umzuhängen versucht. In seinem Buche Enthüllte Talmud-Zitate, Philo Verlag, Berlin 1930, beschäftigt sich Dr. Alexander Gutmann mit 110 Aussprüchen der jüdischen Religionsschriften. Als ersten Fall zitiert er den Satz: Du wirst alle Völker auffressen, die der Herr, dein Gott, dir geben wird. Aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 16, und behauptet, dass sich diese Stelle nur auf die Eroberung Kanaans beziehe und dass der Ausdruck auffressen nur den übertragenen Sinn von bezwingen unterdrückt habe. Damit beweist Gutmann aber schon gar nichts, denn selbstverständlich werden die Juden von ihrem Jahwe nicht aufgefordert, Menschenfresser zu sein, sondern bloß alle Völker symbolisch aufzufressen. Dass der Befehl sich auf die Vertilgung der Einwohner Kanaans bezieht, ist auch richtig. Unumstößlich aber steht es fest, dass alle Propheten und rabbinischen Gelehrten aus dieser Stelle die Aufforderung Jahwes herauslesen, alle Völker auch in der Zukunft zu vergewaltigen. Und das verschweigt Herr Gutmann unaufrichtigerweise. Ganz übel aber ist es, wenn er erklärt, dass nicht nur die übrigen Völker, sondern auch Israel selbst in der Bibel als Objekt des Treffens vorkomme und hierfür Jeremias 2,3 zitiert: Alle, die Israel treffen, werden es büßen. Damit widerlegt er sich selbst, denn eben nur Israel darf nicht aufgefressen werden, besagt diese Stelle. Sie lautet übrigens vollständig: Denn Israel ist heilig dem Herrn, der Erstling seiner Früchte. Alle, die es verschlingen, sündigen. Also nur Israel soll nach Moses alle übrigen Völker verschlingen. Und nur Israel darf nach Jeremias von niemandem verschlungen werden. Auf diese und ähnliche Art werden alle Schriftstellen von den Juden widerlegt, sobald man auf deren völkerfeindlichen Sinn verweist. Die im Vorstehenden angeführten Zitate atmen denselben Geist wie die Protokolle, beziehungsweise die Protokolle verfolgen dasselbe Ziel wie die jüdischen Religionsschriften: Unterjochung aller Völker und Errichtung der Weltherrschaft des auserwählten Volkes. Es kann als feststehend angenommen werden, dass der Protokollverfasser seine Wissenschaft den erwähnten religiösen Schriften nicht entnommen hat, wohl aber hat er aus diesem Geiste heraus das Programm aufgestellt. Wenn es im 15. Protokoll, Absatz 15 und 16 heißt, Zitat: Der rein tierische Verstand der Nichtjuden ist zur Zergliederung eines Begriffes unfähig. In diesem Unterschiede der geistigen Veranlagung der Nichtjuden und uns können wir das Zeichen unserer Auserwähltheit durch Gott und unsere die anderen überragende Natur erblicken. Die Nichtjuden lassen sich nur von einem tierischen Instinkt leiten. So entspricht diese Anschauung ganz der Auffassung der Tora, dass die Israeliten das einzig auserwählte Volk sind, und der Auffassung des Talmuds, dass nur die Israeliten Menschen, die anderen aber Tiere sind. Ich verweise auf die Ausführungen des gewesenen Professors an der Katholischen Akademie in Petersburg, Stanislaus Tretschiak, der in überzeugender Weise den geistigen Zusammenhang zwischen den Lehren der mosaischen Religion, dem politischen Verhalten des jüdischen Volkes und den Grundsätzen der Protokolle nachweist. Ich gehe nunmehr zu neuzeitlichen Schriften und Äußerungen über, die beweisen werden, dass das Judentum an seinem Weltherrschaftsglauben festhält. Vorerst lasse ich das jüdische Lexikon sprechen, das über die jüdische Weltherrschaft Folgendes schreibt, Zitat: Jüdische Weltherrschaft, antisemitisches Schlagwort, welches besagen soll, dass die Juden in Wirtschaft und Politik auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiete alle ausschlaggebenden Positionen entweder schon besetzt haben oder anstreben und dass sie damit entscheidenden Einfluss auf die Geschicke der Welt ausüben, um alle Völker der Welt zu unterjochen. Diese These beruft sich unsinnigerweise auf völlig missdeutete biblische und messianische Verheißungen, die von der Herrlichkeit Israels am Ende der Tage sprechen. Dabei werden einander geradezu aufhebende Behauptungen gleichzeitig gestellt. So soll die bolschewistische Bewegung ebenso ein Werkzeug der jüdischen Weltherrschaft sein wie die großkapitalistische Herrschaft der Banken. Ebenso wird behauptet, dass die Juden gleichzeitig praktische Bestrebungen fördern und imperialistische Kriegshetze treiben, um durch die Schwächung der Völker infolge von Kriegen ihre eigene Macht zu stärken. In neuester Zeit haben die angeblichen Protokolle der Weisen von Zion und Ludendorffs Memoirenwort von der geheimen Oberleitung des jüdischen Volkes die alte Behauptung wieder aufgewärmt und als erwiesen hingestellt. Zitat Ende. Es ist charakteristisch, dass das jüdische Lexikon die allerbedeutendste Anklage, die gegen das Judentum zu allen Zeiten erhoben wurde, mit keinem Worte widerlegt, sondern sie mit Ausdrücken wie antisemitisches Schlagwort, Missdeutung der Bibel, unsinnige These, widersprechende Behauptungen abzutun versucht. Auf diesem Gebiete kann nämlich das Judentum nur leugnen, nicht aber widerlegen. In einer Werbeschrift der russisch-jüdischen Logenbruderschaft Die Weisen von Zion von 1911, Deutsche Tageszeitung, Folge 511, vom 15. November 1919 heißt es, Zitat, »Das Hauptziel, die jüdische Weltherrschaft, ist noch nicht erreicht. Sie wird aber erreicht werden und ist bereits näher, als sich die Massen in den sogenannten christlichen Staaten träumen lassen. Das russische Zarentum, das deutsche Kaisertum und der Militarismus werden gestürzt, alle Völker zum Zusammenbruch getrieben werden. Das ist der Augenblick, wo die tatsächliche Herrschaft des Judentums beginnt. Zitat Ende. Angeführt bei Meister Judas Schulbuch, 5. Auflage, München, Seite 171. In der jüdischen Zeitschrift Die Wahrheit vom 24. November 1922, dem Organ der Union österreichischer Juden, schreibt der Jude Stricker, Mitglied im Großen Aktionskomitee des Zionismus, Zitat, ein alljüdischer Weltkongress, eine Zusammenfassung aller wirtschaftlichen und sozialen Kräfte der ganzen jüdischen Gesellschaft, muss absolutes Bestimmungsrecht haben, muss höchste und letzte Instanz sein, muss das Recht haben, alle Fragen bindend für alle zu lösen. Zitat Ende. Stricker verlangt somit eine höchste Stelle, die unter Ausschaltung der staatlichen Gesetze für die jüdischen Staatsbürger aller Länder Entscheidungen treffen soll. Eine oberste jüdische Regierung, unabhängig von allen Staatsregierungen. Zitat, das jüdische Volk hat sich die Gestalt des Messias geschaffen, der da kommen würde, dem auserwählten Volk den endgültigen Sieg und Triumph über alle anderen zu bereiten. Zitat Ende. Aus Arthur Trebitsch, Geist und Judentum, Leipzig, 1912, Seite 22. In der Zeitschrift Die Gesellschaft behauptete der Jude Franz Held 1890 über die Mission des Judentums, Zitat, das Judentum wird die Welt beglücken, erlösen. Es ist die nationalitätssäurefreie, chemisch reine, rein humane Universalseele, welche zersprengt ist unter die 100 kleinen Duodez-Volksseelen, diese Spottgeburten von Dreck und Feuer, von Diplomatenkniffen und Kanonschlünden. Ihm fällt die Aufgabe zu, die zersplitterten Nationalitäten zu einer großen Gemeinschaft zusammenzuschweißen, der Rohheit die Seele gesteigerten Menschentums einzuhauchen. Dem Juden muss die Führung anheimfallen. Zitat Ende. Der Jude Dr. Moritz Kohn erklärt nach der Schrift von Leberecht fürchte Gott, im Angriff liegt der Erfolg, auf Seite 6, Zitat, ohne aufgesaugt zu werden, herrscht heute der jüdische Geist, wo er früher kaum geduldet war. Wir brauchen nicht mehr in mittelalterlicher Ghetto-Demut zu verschweigen, dass wir die Herrschaft, die uns verheißen ward, längst besitzen. Ohne uns kann kein Potentat der Welt heute das geringste unternehmen, denn wir beherrschen den Geldmarkt. Kein Wort, das wir nicht wollen, kommt in die Öffentlichkeit, denn wir beherrschen die Presse. Kein Gedanke, der uns nicht beliebt, kommt in den Denkkreis der Gebildeten, denn wir beherrschen die Bühne. Der jüdische Geist hat die Welt erobert. Zitat Ende. Angeführt bei Gottfried Zurbeek, Die Geheimnisse der Weisen von Zion. Der jüdische Religionsphilosoph Dr. Josef Wohlgemuth sagt in seinem Buche Der Weltkrieg im Lichte des Judentums, Zitat, Es ist ein alter agadischer Satz, dass auch die größten weltbewegenden Ereignisse nur um Israel willen sich vollziehen. Zitat Ende. Fußnote. Agada, zu Deutsch Verkündung, Erzählung, Sage, eigentlich Ansammlung, bezeichnet im Unterschied zur Halacha die nicht gesetzlichen Inhalte der antiken rabbinischen Literatur, die, meistens im Anschluss an biblische Texte und Stoffe, das religiöse Denken widerspiegeln und illustrieren, jedoch nicht als verbindliche Lehre gewertet werden. Ende der Fußnote. Die nicht lange vor dem Kriege in Paris gebildete jüdische Internationale Bankenallianz schreibt in ihrem Prospekt, Zitat, Die Stunde hat geschlagen für die Hochfinanz, öffentlich ihre Gesetze der Welt zu zitieren, wie sie es bisher im Verborgenen getan hat. Die Hochfinanz ist berufen, die Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten und das mit einer viel größeren Autorität, da ihre Autorität sich nicht über ein Land, sondern über den Erdball erstrecken wird. Die Hochfinanz wird Herrin über Krieg und Frieden werden. Zitat Ende. Angeführt bei Ottokar Stauf von der March, Die Juden im Urteil der Zeiten, Seite 84. Der galizische Jude und deutsche Staatsbürger Alfred Nossig schreibt in seinem Buch Integrales Judentum 1921 auf Seite 74, Zitat, Der gegenwärtige Weltsozialismus bildet das erste Stadium zur Vervollkommnung des Mosaismus, den Anfang der Verwirklichung des zukünftigen Weltstaates, der durch unsere Propheten verkündet worden ist. Das wird aber erst kommen, wenn es einen Völkerbund geben wird. Zitat Ende. Angeführt bei Léon de Pensin, Judentum und Weltumsturz, Band 2, Seite 77. Dieses Buch führt das jüdische Lexikon im Artikel Nossig an, ohne zu erklären, dass die These vom Weltstaat nur ein antisemitisches Schlagwort ist, das auf Missdeutung der Bibel beruht. Das Judentum selbst huldigt offen der Weltstaatsideologie, erklärt es aber sofort für eine Lüge, wenn ein Nichtjude dasselbe behauptet. Der Jude S. P. Charjes, Mitglied der B'nai B'rit-Loge Masarok, schreibt im Nationaljüdischen Almanach vom Jahr 5862, Zitat, Die jüdische Weltherrschaft findet ihren treffendsten Ausdruck in dem Worte der Bibel. Die Zeit, da unsere Ideen die ganze Welt erfüllen werden, wird und muss kommen. Unsere Herrschaft allein kann ungestraft den Jahrhunderten Trotz bieten. Nur sie braucht keinen Rückschlag zu fürchten. Geraden Weges und unbesieglich geht sie langsam, aber sicher ihrem Ziele entgegen. Zitat Ende. Angeführt bei Léon de Pensin, Judentum und Weltumsturz, Band 2, Seite 155. Man vergleiche dazu aus Cremieux' Manifest, Zitat, Der Tag kommt, wo Jerusalem das Haus des Gebetes für die vereinten Völker wird. Der Tag ist nicht mehr fern. Zitat Ende. Und im dritten Protokoll, Absatz 1, lesen wir im gleichen Sinne, Zitat, Ich kann Sie versichern, dass wir heute nur wenige Schritte von unserem Ziele entfernt sind. Zitat Ende. Der Jude Simon Tov Yakuel schreibt in seinem Buche Israel Réflexion sur la Grande Guerre et l'avenir des Peuples, Saloniki 1921, Zitat, Zu sagen, der Krieg wäre geführt worden, um die Welt von der Tyrannei zu befreien und sie der Freiheit entgegenzuführen, ist ein schwerer Irrtum, ein wunderlicher Einfall von Heuchelei. Niemals werden die Völker frei sein, solange nicht die Fesseln gebrochen werden, die sie gefangen halten. Beweis: Jede große Nation hat eine andere zum Sklaven. So hat Frankreich Korsika, so hat England Irland, So hat Großserbien Montenegro und, um es kurz zu sagen, Israel die ganze Menschheit zum Sklaven. Jeder Krieg, sagt man, bringt auch etwas Gutes. Nun, der Weltkrieg gebar eine Göttin, die Gesellschaft der Nationen, den Völkerbund. Der Völkerbund wird bringen die Einheit der Sprache, die Einheit der Währung, der Maße, des Rechts, der Religion. Dieser Völkerbund wird mächtig werden und seine wohltätigen Strahlen werden alles durchdringen. Zur Hauptstadt soll er Zion, die Stadt des Friedens, haben. Kraft historischer Tatsachen muss Israel diesem mächtigen Völkerbund bei sich Aufenthalt gewähren. Die Völker müssen zustimmen, denn auf Israels Boden war es, dass die großen Propheten der Menschheit das Licht der Welt erblickten. Was sonst ist die Bestimmung des Völkerbundes als die Fortsetzung des von Israel in Angriff genommenen Werkes? Der Völkerbund, dieses keusche Kind aus dem Geiste Israels, muss leben und atmen von der Luft seines Vaters. Der Völkerbund muss seinen Sitz haben innerhalb der Mauern und Türme der Stadt des Friedens, der Stadt Zions. Alles Licht wird ausgehen von Jerusalem und dank Jerusalems. Es wird der Mittelpunkt der Welt sein. Alle Völker werden sich dort treffen. Jerusalem wird den Beinamen Stadt des Friedens erhalten. Die Hauptstadt der neuen Welt wird nicht mehr der Mittelpunkt einer Religion sein. Nein, sie wird die Wiege dieser neuen Religion sein, die heißen wird Verbrüderung der Völker. Zitat Ende. In voller Aufrichtigkeit wird hier der Völkerbund von Israel als seine Schöpfung in Anspruch genommen, der keine andere Bestimmung hat als das von Israel begonnene Werk der Vereinigung aller Völker unter jüdischer Oberleitung zu vollenden. Nur eine Sprache und nur eine Religion soll es auf der Welt geben. Jerusalem soll der Mittelpunkt, die Hauptstadt der Welt werden. Fußnote: Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Bundestagspräsidentin AD Professor Dr. Rita Süssmuth laut David Korn, das Netz Israels Lobby in Deutschland, FZ Verlag, München, 2003, Seite 33, zu den maßgeblichen Mitgliedern des bundesdeutschen Zweiges der vom ehemaligen Bürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek, gegründeten Jerusalem Foundation gehört, deren erklärtes Ziel es ist, Jerusalem zur Welthauptstadt zu machen. Weitere maßgebliche Mitglieder dieser Organisation sind unter anderem Ministerpräsident Erwin Teufel, Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, in Klammern, diese beiden gehören dem deutschen Direktorium der Foundation an, Finanzminister Hans Eichel, Senatorin AD Dr. Hanna-Renate Laurin, Bundesverfassungsgerichtspräsidentin AD Professor Dr. Jutta Limbach, Verleger Reinhard Mohn, Bertelsmann, der Oberbürgermeister von Stuttgart AD Dr. Manfred Rommel, Professor Dr. Bernhard Servatius, Ministerpräsident AD Dr. Bernhard Vogel. Ende der Fußnote. In welcher Beziehung unterscheidet sich dieser Gedanke vom Gedanken der jüdischen Weltherrschaft? Ähnlich sprechen auch andere Juden vom Völkerbunde. So Yessin E. Sampfer in Guide to Zionism, New York 1920, Seite 21-22, Zitat: Der Völkerbund ist ein altes jüdisches Ideal. Dieses Ideal des Nationalismus und des Internationalismus zugleich wird von der Welt erst jetzt verstanden. Die Juden aber hatten es schon seit 3000 Jahren. Es ist aus dem Judaismus hervorgegangen. Es ist in den meisten Grundlehren unseres Gesetzes und der Propheten einbegriffen. Zitat Ende. Oder die Wiener Morgenzeitung vom 6.2.1925, Zitat: Der Völkerbund hat der britischen Regierung den Auftrag erteilt, dem jüdischen Volk bei der Aufrichtung seines nationalen Heims in Palästina behilflich zu sein und dies bis zu dem Zeitpunkte, wo das jüdische Volk die Verwaltung selbst übernehmen kann. In diesem Auftrag findet sich nichts darüber, dass Palästina dem englischen Reiche einverleibt wird, was doch offenbar die politische Voraussetzung irredentistischer Gelüste wäre. Zitat Ende. In seinem Werk La littérature des pauvres dans la Bible, Paris 1892 hat Isidore Loeb mit großer Sorgfalt die wichtigsten Aussprüche der Bibel über den Messianismus und die Wiederaufrichtung des jüdischen Volkes gesammelt. Loeb war französischer Rabbiner und seit 1869 Sekretär der Alliance Israélite Universelle. Im Kapitel über die Weissagungen des Propheten Jesaja schreibt er auf Seite 218, Zitat: Man kann mit Sicherheit nicht behaupten, ob Jesaja an das Erscheinen eines persönlichen Messias denkt oder nicht. Sicher aber ist, dass mit oder ohne Messiaskönig die Juden den Mittelpunkt der Menschheit bilden werden, um den sich die Nichtjuden nach ihrer Bekehrung zu dem jüdischen Gott reihen werden. Die Völker werden sich vereinigen, um dem Volke Gottes zu huldigen. Aller Reichtum der Völker wird auf das jüdische Volk übergehen. Sie werden hinter dem jüdischen Volke wie Gefangene in Fesseln einhergehen und sich ihnen zu Füßen werfen. Die Könige werden deine Pfleger und ihre Frauen werden Ammen deiner Kinder sein. Sie werden aufs Angesicht vor dir zur Erde sich beugen und lecken deiner Füße Staub. Gott wird mit dem jüdischen Volke einen ewigen Bund schließen, wie er es mit David getan hat, und wie David werden die Juden den Völkern befehlen. Es versteht sich von selbst, dass bei der Wiederaufrichtung des jüdischen Volkes Jerusalem und das Heilige Land eine große Rolle spielen werden. Zitat Ende. Durch Loebs Ausführungen widerlegt sich die Behauptung des jüdischen Lexikons, dass die These von der jüdischen Weltherrschaft auf völlig missdeuteten biblischen und messianischen Weissagungen beruhe. Überall in den religiösen Schriften, in der Literatur der rabbinischen Philosophen, bei Cremieux, bei Wohlgemut, beim Rabbiner Eli ben Amozek, bei Simon Tov Yakoel, bei Isidore Loeb und so weiter, finden wir nur das gleiche Ziel verherrlicht: die Bestimmung des Judentums aufgrund der biblischen Weissagungen zum Beherrscher der Welt zu werden. 1918 erschien in London ein Buch, Die Juden unter den Leitern der Entente, das die Biografien von 16 führenden jüdischen Persönlichkeiten der Entente-Staaten enthält und den entscheidenden Einfluss der Juden während des Weltkrieges aufzeigt. Unter anderem wird die Tätigkeit folgender Juden geschildert: Herbert Louis Samuel, gewesener Bürgermeister von London. Edwin Samuel Montag, Privatsekretär Asquiths, dann Munitionsminister. Lord Reading, geboren als Rufus Isaacs, englischer Botschafter in New York, dann Vizekönig von Indien. Alfred Mond, Besitzer einer Reihe von Zeitungen. Der französische Jude Lucien Klotz, Finanzminister. Der französische Jude Joseph Reinach, berüchtigter Journalist. Der italienische Jude Sidney Sonnino, Außenminister, der den Dreibund verräterisch zerstörte. Der italienische Jude Luigi Luzzatti, Justizminister. Der österreichisch-italienische Jude Barzilai, Minister ohne Portefeuille. Die amerikanischen Juden Brandeis, Oscar Strauss, Botschafter in Konstantinopel, Bernard Baruch, der Wirtschaftsdirektor Nordamerikas und so weiter. Die Juden versuchten, dieses nur für einen kleinen Kreis Hebräer gedruckte Buch, als es entdeckt wurde, ganz ebenso wie die Protokolle als Fälschung hinzustellen, jedoch ohne Erfolg. Mit folgenden Worten schließt die Einleitung des Buches, Zitat: Hoffen wir, dass die gemeinsamen Bemühungen der jüdischen Vertreter der Ententemächte das Symbol einer größeren Einheit sind, die nach dem Kriege geboren werden wird, nicht mit einem Ziel der Vernichtung und Zerstörung, wie es augenblicklich unvermeidbar ist, sondern um eine bessere und glücklichere Welt zu erschaffen, in welcher die hebräischen Ideale des Rechts und der Gerechtigkeit vorherrschen werden. Zitat Ende. Eine neue Welt mit Vorherrschaft der hebräischen Ideale ist nichts anderes, als es die Protokolle anstreben, in denen es heißt, Zitat: Aus dem vorübergehenden Bösen, das wir jetzt anrichten müssen, wird das Gute einer unerschütterlichen Regierung hervorgehen. Zitat Ende. Anlässlich des in Karlsbad im Herbst 1921 stattgefundenen 12. Zionistenkongresses schrieb die jüdische Neue Rundschau im Novemberheft, Zitat, wem das Glück zuteil geworden war, das elementare Erlebnis Sowjetrussland mit dem Herzen und Hirn aufzunehmen, dem musste in Karlsbad die überraschende Parallele Moskau-Zion zwingend zum Bewusstsein kommen. Unsere im Entstehen begriffene, im tiefsten Wesen utopische Kultur wurde von deutschen, soll heißen jüdischen, Seherphilosophen vorbereitet, wird von deutschen, soll heißen jüdischen, Praktikern, Organisatoren gefestigt. An der Spitze der Bewegung aber sehen wir die genialen, befreiten Ostjuden ungestüm vorwärts drängen. Der Führer des heutigen Weltzionismus ist der Russe, soll heißen Jude, Professor Weizmann. Die obersten Männer der Exekutive sind die Russen, soll heißen Juden, Sokolow und Ussishkin. Sie bilden mit den Organisationen und Aufbauern Palästinas, Ruppin, Lichtheim, den Deutschen, soll heißen Juden, eine Einheit, die von der Internationale der Weltjudenschaft anerkannt ist. Denn es gibt außer der Internationale Rom, der Internationale Moskau, heute nur noch diese dritte internationale Zion, die weltliche Macht aus den Wurzeln der Religion entfaltet. Zitat Ende. Wer könnte nach diesen Worten noch leugnen, dass sich das Judentum als internationale Gemeinschaft betrachtet, die ihre weltliche Macht auf den Weissagungen ihrer Religion aufbauen will? Wir stehen hier vor einer Chavrusse, Freundschaftsbund, die, gestützt auf religiöse Versprechungen und Anordnungen, sich berechtigt und verpflichtet fühlt, eine weltliche Macht, eine internationale Oberherrschaft zu errichten. Eines der wichtigsten Mittel zur Erringung der Weltherrschaft im Wege der Unterwühlung der staatlichen Einrichtungen ist die Hervorrufung, Leitung und Förderung von revolutionären Bewegungen sowie die Verhetzung der Öffentlichkeit durch die Presse, um die Staaten zu verfeinden und in Kriege zu treiben. Die Tatsache ist bekannt, dass die führenden Umstürzler größtenteils Juden waren und sind. Zitat: Wir, die wir uns als die Retter der Welt darstellen, sind nichts anderes als die Verführer, Zerstörer, Brandstifter und Henker der Welt. Zitat Ende, schreibt der Jude Oskar Lewy, Übersetzer und Herausgeber von Nietzsches Werken in Englisch, im Spectator London, 10. Oktober 1920. Zitat: Sie gehören überall der Opposition an. Sie befinden sich überall im Lager der Reformer, der Revolutionäre, die das Alte zertrümmern wollen. Nahum Goldmann, von der weltgeschichtlichen Bedeutung und Aufgabe des Judentums, 1915, Seite 201. Schädlich wirkt das Judentum in politischer Hinsicht als zugleich ultraradikales Element. Mit fanatischer Zähigkeit hängt es an den veralteten, sinnlosesten Einrichtungen und Anschauungen und baut zugleich mit demselben Fanatismus Barrikaden, wirft Bomben und Dynamitpatronen, wo es nur kann. Konrad Albertini in Gesellschaft, 1889, zweites Heft. Die Revolution mahnt uns von Neuem an die Bedeutung der Judenfrage, denn die Juden sind in der Revolution das treibende Element. Moritz Rappaport, Sozialismus, Revolution und Judenfrage, Leipzig, 1919. Es ist der revolutionäre Gedanke, den das Judentum in die Welt brachte. Wohin dieser Gedanke kam, da war der Friede des ewigen Gleichbleibens erschüttert. Rabbiner Dr. Beck in der Gründungsansprache der Hamburger Ortsgruppe der Vereinigung für das liberale Judentum im November 1925. Die russische Revolution ist eine Judenrevolution, denn sie bedeutet einen Wendepunkt in der jüdischen Geschichte. Diese entstand aus der Ursache heraus, dass Russland die Heimat etwa der Hälfte aller Juden ist, die den Erdball bewohnen. Deshalb sollte der Sturz der despotischen Regierung einen großen Einfluss auf das Schicksal vieler tausend Juden haben, die noch kürzlich in andere Staaten auswanderten. Außerdem ist die Revolution Russlands auch noch deshalb eine Judenrevolution, weil die Juden die aktivsten Revolutionäre des zaristischen Russlands waren. Artikel des Juden Jakob de Haas in dem Zionistenblatt The Maccabean vom November 1905. Welch große Rolle das jüdische Element in der russischen Revolution gespielt hat und noch spielt, ist bekannt. Edward Bernstein in Sozialistische Monatshefte 1906. Die Weltrevolution, die wir erleben werden, wird ausschließlich Sache unserer Hände sein. Diese Revolution wird die Vorherrschaft der jüdischen Rasse über alle anderen befestigen. Le Peuple Juif vom 8. Februar 1919. Die deutsche Revolution ist das Werk der Juden. Die demokratischen deutschen Parteien zählen unter ihren Leitern und Anhängern eine große Anzahl von Juden. Und die Juden spielen eine sehr wichtige Rolle in den hohen Regierungsstellen. Tribune Juif vom 5. Juli 1922. Das internationale Judentum zwang Europa zu diesem Kriege, nicht nur um zu großem Geldbesitz zu kommen, sondern um vermittels dieses einen neuen jüdischen Weltkrieg zu beginnen. The Jewish World vom 16. Januar 1919. Der Präsident der zionistischen Weltorganisation, Dr. Chaim Weizmann, erklärte in einer Rede, die er 1920 in Palästina hielt, Zitat: Wir sagten den maßgebenden Persönlichkeiten in England, wir werden in Palästina sein, ob ihr es wollt oder nicht wollt. Ihr könnt unser Kommen beschleunigen oder verzögern. Es ist aber besser für euch, uns mitzuhelfen. Denn sonst wird sich unsere aufbauende Kraft in eine zerstörende verwandeln, die die ganze Welt in Gärung bringen wird. Zitat Ende. Jüdische Rundschau, 1920, Nummer 4. Über den Anteil des Judentums an der letzten russischen Revolution entnehme ich aus Pest in Russland von Alfred Rosenberg, München, 1922, Zitat: Und hier muss derjenige Punkt berührt werden, ohne den es vollkommen aussichtslos ist, den Bolschewismus zu verstehen. Das Judentum. Nie und nimmer wäre eine derartige systematische Ausrottung der nationalrussischen Führerschaft erfolgt, wenn Russen an der Spitze des Umsturzes gestanden wären. Es ist bekannt, dass der blutigste Diktator Sowjetrusslands der Jude Leo Trotzki ist. Dieser wirkte seit 25 Jahren mit unbezähmbarem Hass an der Zerstörung Russlands. Bei Ausbruch des Krieges war er in der Schweiz, lebte dann in Paris und wurde dann nach Spanien ausgewiesen. Von dort fuhr er nach New York und sammelte die vorhandenen Kräfte der Zerstörung zur Überfahrt nach Russland. Zusammen mit ihm fuhr Sinowjew mit ein paar hundert anderer Rassegenossen nach Russland. Auf seinem Gewissen lasten Tausende von Mordurteilen. Ein besonders gefährlicher Verschwörertypus ist der bekannte Karl Radek. Bis Anfang 1922 wurden hingerichtet 22 Bischöfe, 1215 Geistliche, über 6000 Professoren und Lehrer, fast 9000 Ärzte, über 54.000 Offiziere, 260.000 Soldaten, fast 11.000 Polizeioffiziere, 58.500 Schutzleute, 12.950 Gutsbesitzer, 355.250 Angehörige der Intelligenz, 193.350 Arbeiter, 815.100 Bauern. Veröffentlicht von Professor Sarolea in der Edinburgh Zeitung The Scotsman vom 7. November 1923. Seither aber wurden weitere Zehntausende hingerichtet und durch das System verschuldete Hungersnöte vernichteten außerdem Millionen Russen. In Judentum und Weltumsturz des Franzosen Léon de Poncin, zweiter Teil, Seite 27, finden wir eine Statistik über die Beteiligung des russischen Judentums an den leitenden Stellen im Jahre 1920. Rat der Volkskommissäre. Mitglieder 22, davon Juden 17, Prozentsatz 77,2%. Kriegskommissariat, 43 Mitglieder, 33 Juden, gleich 76,2%. Kommissariat des Auswärtigen, 16 Mitglieder, davon 13 Juden, macht 81,2%. Finanzen. 34 Mitglieder, davon 30 Juden, macht 80%. Justiz. 21 Mitglieder, davon 20 Juden, macht 95%. Kultusministerium. 52 Mitglieder, davon 41 Juden, sind 79,2%. Kommissariat für die Provinzen. 23 Mitglieder, davon 21 Juden, also 91%. Presse. 41 Mitglieder, 41 Juden, 100%. Das bolschewistische Parlament bestand aus 545 Volkskommissaren. Davon waren 447 Juden, 30 Russen, 34 Letten, 34 Sonstige. Somit befanden sich 81% Juden im russischen Parlament. Der Rabbiner I. L. Magnes sagte 1919 in einer Ansprache in New York, Zitat, vergleichen wir die gegenwärtige Lage in Deutschland mit der in Russland. In beiden Ländern hat die Revolution schaffende Kräfte freigemacht. Wir sind der Bewunderung voll darüber, in welchem Umfang sich hier die Juden, und zwar unverzüglich, zu lebhafter Bestätigung zur Verfügung gestellt haben. Revolutionäre, Sozialisten, Menschewiki, Unabhängige oder Altsozialisten, mag man sie bezeichnen, wie man will, alle sind sie Juden und in allen revolutionären Gruppierungen zum deutsch-jüdischen Antagonismus findet man sie führend und werktätig. Zitat Ende. Angeführt bei Léon de Ponsin, Judentum und Weltumsturz, Seite 24. Ende und Abschluss des Langzitats.